meine Damen und Herren, die Reichsregierung hat mit ihrer Politik nichts dagegen getan, dass Deutschland nach wie vor ein Spielball fremder Weltmachtgelüste ist. Die Politik Frankreichs als der europäischen Großmacht auf militärischem, politischem und finanziellen Gebiet ist nach wie vor die furchtbarste Gefahr, nicht allein für unser wehrloses Vaterland, sondern auch der ständig bedrohlicher anwachsende Unruheherd für die übrigen Nationen des Kontinents. Wir sind nichtsdestoweniger zu jeder Verständigung auch mit Frankreich bereit. Wenn diese Verständigung die Gewähr bietet, dass den oben gekennzeichneten Lebensnotwendigkeiten für unser Volk dabei Rechnung getragen werden kann. Die ungeschickte Behandlung wichtiger außenpolitischer Probleme mit nachfolgender entwürdigender Unterwerfung unter das Diktat des französischen Imperialismus hat nicht nur Deutschlands Ansehen im Rate der Völker schwer geschädigt und seine Interessen verletzt, sondern durch das böse Beispiel, das dadurch gegeben wurde, die Hegemoniebestrebungen unseres westlichen Nachbarn weiter angestachelt und damit den Frieden Europas gefährdet. Wir sehen die vordringlichste Aufgabe der deutschen Außenpolitik darin, durch ein planmäßig gefördertes Bündnissystem mit den Völkern, die unter dem auf der Kriegsschuldlüge beruhenden sogenannten Versailler Friedensvertrag ebenfalls leiden, die unerlässliche Voraussetzung für die Wiederherstellung der Stellung des deutschen Volkes in der Welt zu schaffen. Wir machen es der Regierung Grüning ausdrücklich zum Vorwurf, dass sie, ebenso wie alle ihre Vorgängerinnen, im Kampf gegen die Kriegsschuldlüge täglich versagt hat. Wir können daher der Reichsregierung Grüning auch auf außenpolitischem Gebiet nicht das mindeste Vertrauen entgegenbringen. Wir sehen vor allem in der Zusammenlegung des Reichswehr- und Innenministeriums eine verhängnisvolle Belastung der Reichswehr mit innerpolitischen Auseinandersetzungen. Nach unserer Auffassung darf unsere kleine Armee lediglich für wehrpolitische Aufgaben in Anspruch genommen werden. So beseitigt das zweite Frühlingskabinett weder personell noch in seiner Zielsetzung die Gründe, die zum Rücktritt des ersten geführt haben. Wir sprechen ihm deshalb unser Misstrauen aus und erwarten dazu die Zustimmung aller volksbewussten Mitglieder des Hohen Hauses. Unabhängig von der Entscheidung, die in diesem dem Willen des Volkes längst nicht mehr entsprechenden Reichstag fallen wird, proklamieren wir Nationalsozialisten unseren unbeugsamen Entschluss, trotz der erneut und verschärft angekündigten amtlichen Terrormaßnahmen nicht zu ruhen und zu rasten, bis wir im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft unseres Rechtes die Führung der Nation zum Wohl seiner werktätigen Schichten in Händen halten.